Pregherei il nostro collega di farci questa sintesi della... Dunque, il nostro collega è stato al convegno di Tours sull'umanesimo tedesco, se non mi ricordo male, 1480-1540, e allora ci riferirà sui punti essenziali del suo discorso, della sua esperienza. Io faccio circolare questa foglia di programma. Mi scuso davanti se sarà un po' troppo allusionario, perché ci sono nomi, ci sono problemi che verranno rilevati, toccati, senza che forse esiste già una conoscenza di queste cose. E anche voglio in quello, forse nel maniera di questa rassunta, fare un prolungamento di quello che ha detto ieri il professor Schillinger, eppure anche mettere in questione qualche osservazione che lei ha dato, specialmente in rapporto alla questione del cosiddetto Halt, Aufbruch, Zusammenbruch dell'umanesimo tedesco al momento dove sorge la riforma. Allora, in questo senso forse abbiamo già un quadro di riferimento. Allerdings auf Deutsch. Zwei sonnige Juli-Wochen lang in Tour hätten viele beabsichtigt, dem heiklen Wüchsen des Loirs, des Schers und des Antwerps zuzuhören, während man die sanften Namen der herumliegenden Renaissance-Schlösser auszudrücken übte, so wie Chenonceau, Chambord, Azenovidon, aber stattdessen klangen jenen starken Silben Brand, Olmendorf, Günzburg, Naugeorg als das Zentrum der Renaissanceforschung der Universität Tours ein internationales Kolloquium über deutschen Humanismus veranstaltete. Zwischen dem 7. und 19. Juli, wie Sie sehen werden, haben 23 eingeladene Stipendiaten an 32 Vorträgen teilgenommen, die von 15 französischen, 10 deutschen, 3 schweizerischen, 2 belgischen und jeweils einen italienischen und einen amerikanischen Forschern und Professor gehalten wurden. Es wurden Textauslegungen, Berichte über individuelle Humanisten, ihr Leben, ihr Werken und ihre Auswirkungen und vorgetragen. Und auch vielen Bereichen wurde dann auch das Wort erteilt, wie dem deutschen Humanismus im Rahmen des Buchdrucks, der Philosophie, der Poetik, den Naturwissenschaften, der Theologie, der Künsten, der Pädagogik und den vielen Reformen des 15. und 16. Jahrhunderts, des Reichs, der Kirche, des Rechtswesens und der Gesellschaft gesprochen wurden. Unter den vielen Themen ergaben sich einige Hauptfragen, sodass sich ein Gesamtbericht über den Kongress in ein paar Kapitel aufteilen lässt. Vor allem war es die Kontinuität des deutschen Humanismus, der die Geister in Streit setzte. Aber damit wurde nicht die bloße chronologische Fortsetzung gemeint, sondern es wurde ja damit ein vieldeutiger Oberbegriff angesprochen. Zuerst geht Kontinuität auf die Periodisierungsfrage ein. Der Titel des Kolloquiums Deutscher Humanismus 1480 bis 1540 gab eine chronologische Parenthese über die sich viele wunderten und die wenigen gefielen. Doch wurden die Ursprünge des deutschen Humanismus kaum erwähnt. Man hatte den Eindruck, dass sich wenige damit beschäftigten. Aber der Versuch, die historische Konsequenz zu belegen, hat eine andauernde Debatte angereizt. Kontinuität, chronologisch gemeint, erhebt sodann die weitere Frage von dem Einfluss und der unmittelbaren Aufnahme der Humanisten in der deutschen Literatur, also die Frage von Romanitas und Germanitas, im Drama, in der Satire, im Gedicht und in der Poetik übrigens, also in der politischen Theorie überhaupt. Doch beeinflusste die Humanisten weitere Bereiche als nur die Literatur. Zum Beispiel dann wurde die Kontinuitätsfrage im humanistischen Engagement in den Naturwissenschaften, in der Pädagogik, in den klassischen Künsten und so weiter. Hier fragt man nach dem Engagement oder der Marginalität des humanistischen Beitrags. Daran schließt sich endlich die Frage nach humanistischen Elementen in der Kirchenreform des 16. Jahrhunderts an. Und gerade diese Frage, Humanismusreform im 16. Jahrhundert, wurde oft zur Feuerprobe vom Humanismus und ihrer Tauglichkeit überhaupt. Dieser Bericht behandelt also viele Vorträge unter dem Thema der Kontinuität. Erstens im chronologischen Sinne, die Frage nach einer adäquaten Periodisierung. Sodann im literarischen Sinne der Romanitas-Germanitas-Debatte. Drittens im ausgedehnten Sinne von der Begrenztheit oder der Engagement des Humanismus in angewandten Bereichen. Und letztlich im spezifischen Sinne vom humanistischen Beitrag im religiösen Bereich. Der Bericht schließt dann mit einer kurzen Kritik ab, aber das wird wahrscheinlich nicht Zeit vergeben. Mit der Periodisierung anzumachen bedarf zuerst eine kritische Bemerkung. Die Ursprünge des deutschen Humanismus sind während des ganzen Kolloquiums erstaunlich wenig besprochen worden. Es kommt ja unvollkommen vor, 2 Wochen über deutschen Humanismus zu diskutieren, ohne je eine Erwähnung von, und jetzt reicht halt auch die Themen, die nie aufgegriffen wurden, Karl IV. Und Prag. Austausch deutscher und italienischer Gelehrten zu den Konzilien von Basel, Ferrara und Florenz, Enea Silvio Piccolomini, die Wanderhumanisten, so etwa Luder, Höst, Karoch, Divinus, und dann die Hofhumanisten zu Augsburg, Heidelberg und den Schwaben im 14. und 15. Jahrhundert. Also der konventionelle Terminus ad quo, 1480, erschien nur dadurch berechtigt, weil er zwischen dem Tod von Albrecht von Eid und dem Tod von Rudolf Agricola fiel. Also die Humanisten, die am Anfang die praktische, literarische, derivierte Elemente einerseits, Albrecht von Eid, und andererseits die abstrakte, philosophische, originelle Elemente des deutschen Humanismus vertreten. In einem Vortrag über Albrecht von Eid erwähnte der amerikanische Professor Meltzer die mehrmalige Besuche Eids nach Pavia und Padua, wie auch seine persönliche Bekanntschaft mit vielen italienischen Humanisten, sprich Guarino. Daher zeigt Eids Ehebüchlein den Umgang mit der italienisch-humanistischen Debatte über die Ehe, eine Aufwertung des Laienstandes. Nun, obwohl Dr. Kessler aus München die Periodisierungsfrage nicht direkt ansprach, erinnerte sein Vortrag über die Dialektik von Rudolf Agricola doch an einen frühen Umbruch selbstständiger Art eines deutschen Humanisten im Bereich der philosophischen Methode. Agricolas Beitrag, der noch unter Zugesprechen wird, kam ja ziemlich früh und die vielen Ausgaben seines Werkes im 16. Jahrhundert erweisen schon eine gewisse Kontinuität im deutschen Humanismus. Aber problematischer als die Ursprünge sind die Endpunkte des deutschen Humanismus. Und die Suche nach einem Terminus ad quem bringt die konkrete Frage der Form, der Auswirkung und Erfolg und Scheitern der Bewegung mit sich. Einige sehen einen abrupten Bruch, einige sahen einen abrupten Bruch und Halt im Humanismus beim Auftreten der Reformation. So zum Beispiel Professor Joël Lefebvre aus Lyon, der die Humanistendebatte über Poetik von Gossenbrod 1466 bis Vadian 1518 umgerissen hat und in diesem Zeitabschnitt 11 verschiedene Traktate heranzog, die in den wichtigen Aufsätzen von Numerius, von dem Busche und Vadian alle 1518 zuspitzen. Diese andauernde Debatte kommt einer modernen Ästhetik immer näher, die nicht nur den moralistischen und religiösen Zwecken der Literatur, sondern auch zunehmend ihre puren ästhetischen Dimensionen Platz einräumt. Doch gerade als Vadian diese Auffassung am deutlichsten vertritt, bricht die Debatte ab, aufgelöst, angeblich vergessen in den folgenden religiösen Strudel. Zu demselben Ergebnis kam Professor Lorenz aus Poitiers, als er nur die konkrete poetische Praxis der deutschen Humanisten untersuchte. Einige Themen wurden behandelt schon früh. Einige Themen erweisen sich schon früh, die sich dann auflösen. Man bedenke die Bewunderung Italiens und Roms, die mit einer Polemik gegen italienischen Sitten immer verknüpft war, die die deutschen Dichter aber auch benutzte, um die politischen Ansprüche des Reiches aufzuwerten und die germanische Kultur als legitimes Erbgut der Antike zu preisen. Das alles aber nur bis Hutten. Nach 1520 keine Spur. Oder besser gesagt, das Elend der politisch interessierten Humanisten wird in politischen Kämpfen und direkten kulturellen Auseinandersetzungen verwirklicht. Der These einer Gegenaufhebung ist aber noch eine kräftigen Widerstand ausgesetzt. Als Symptom der Fortwirkung des deutschen Humanismus trug Professor Roloff aus Berlin die Karriere Thomas Neaugebauers vor. Der lebte 1506 bis 1360. Neaugebauer, der aus dem Regensburger Dominikanerorden kommend, wurde zum evangelischen Pfarrer in Sachsen und Schwaben und publizierte mehrfach im theologischen und pastoralen Bereich. Aber ebenso bedeutend wie seine pastorale Werke waren seine lateinischen Satiren und vor allem seine 6 lateinischen Dramen. Diese Theaterstücke haben das schon bei Reuchlin und Wimpfering belegte formalische und pädagogische Interesse fortgesetzt. Sie befassten sich sodann thematisch unmittelbar mit der Reformation als Instrument der populären religiösen Erbauung, genossen sie großen Erfolg. Da Neaugebauer als einer für viele steht, weist er die Frage Humanismus oder Reformation bzw. Humanismus versus Reformation als eine falsche Frage auf. Ähnlich argumentierte Professor Le Beau aus Straßburg aufgrund des biblischen Dramas in Deutschland. Ebenso wie die Predigt und der Buchdruck wurde das Drama in den Dienst des neuen Glaubens hineingezogen und dadurch weitgehend umgestaltet, wie es die Humanisten Gnapius, Sapidus und Dart vollzogen, als sie die Strukturen der antiken lateinischen Komödie zu dem Zweck setzten, denn durch Luthers Lehre eine kritische Bedeutung zunehmenden Themen der Bekehrung und der Auferstehung thematisch zu bearbeiten. Als das Erbe des theatralischen Experiments während den ersten Jahrzehnten der Reform, der zweite Sinn von Kontinuität lässt sich mit dem Begriffspaar Romanitas Germanitas verdeutlichen. Dies ist nämlich die Frage, ob der Humanismus auf deutschem Boden ein Privileg einer engen Elite war oder ob der Humanismus der Gestaltung, dem Verständnis und Ausdruck der damaligen Welt wesentlich beigetragen hat. Professor Ride Sorbonne hat dieses Thema in seiner Betrachtung der deutsch-humanistischen Historiographie aufgegriffen. Doch wiederholt er grundsätzlich die bereits klassische Position Joachimsens und gestern haben wir von Ihnen ausführlich drüber gehört, also das schaffe ich ab. Diese politische Einsatz der Humanisten führt zum dritten Sinn der Kontinuität, und zwar die Frage, ob es einen Übergang gibt vom humanistischen Interesse im engeren Sinn zu einem weiteren Engagement. Die Frage also der humanistischen Weltauffassung, sei sie geistlich, sei sie politisch, ja, wie so immer sie sei, und die humanistischen Einsätze, Beiträge und Änderungen derselben. In mehreren Vorträgen wurde das humanistische Engagement etwas konkreter behandelt, in seiner Kontinuität denn mit den Kunstwerken, mit der Naturwissenschaften und mit der damaligen Pädagogik. Während ein allgemeines Einverständnis über die Frage der Mitwirkung Humanisten und Künstler herrschte, also positive Engagement, hat die detaillierte Art der meisten Beiträge eine größere Klarheit über allgemeine Einflüsse ausgeschlossen. Aber eine besondere Überraschung steckte doch im humanistischen Engagement in den Künsten, und zwar in Erasmus' Beurteilung von Dürer und Hohlbein. Die niedrige Qualität der Erasmus-Zeichnungen Dürers und die Überlegenheit holbeinischer Porträts und Zeichnungen brauchte Professor Reinhardt aus Basel kaum zu unterstreichen. Daraus hat man oft eine gewisse Intimität zwischen Erasmus und Holbein angenommen. Doch zeigte Erasmus' Briefwechsel ganz das Gegenteil auf. Seine Reue, dass er Dürer nie persönlich kennenlernte, seine Bewunderung Dürers und sein Sehnen, persönlich für Dürer sitzen zu dürfen. Doch hielt der Humanistenfürst wenig von Holbein, betrachtete er als einen Handarbeiter, und Holbeins Leistungen fand er abgedroschen und warnte seinen Freundenkreis in England, dass Holbein decebit eos quibus fuerat commendatus. Erasmus war aber nicht der einzige Humanist, der Dürer hochzuschätzen wusste, und die rezidierte Annahme, dass Pirkheimer Dürers einzige Quelle humanistischen Grundbegriffen gewesen sei, widerlegten zwei Vorträge. In einer sehr präzisen Untersuchung der ikonografischen Beweisen fand Professor Anschelewski aus Berlin einen wahrscheinlichen, wenn auch überraschenden Beitrag von Lucianus Rufus zum Programm in Dürers Jahrbach-Altar und in anderen dürrischen Werken. Und dann für die Jahre 1497 bis 1500, also zwischen seine zwei berühmten und sehr kontrastierenden Selbstbildnissen, Dürers Selbstbildnissen, bat Professor Wuttke aus Göttingen die Hypothese eine direkte Mitwirkung von Keltis. Doch bat er mehr Spekulation als Beweis an, weil er konnte bei den beiden keine direkte Bekanntschaft belegen, weder persönlich noch durch ihren Werken. Letztlich im Bereich des Porträtmedaillons, ist ein Beitrag des Humanismus im deutschen Raum unwidersprechbar bewiesen worden. In anderen Ländern, so wie Italien und Frankreich, trug das Porträtmedaillon eine einfache Identifikationsinschrift um das Porträt herum, mit symbolischen oder repräsentativen Symbolen auf der Rückseite. Doch in der Entwicklung des deutschen Medaillons drang der gelehrte Humanismus in Hof- und Städtekreisen ein, sodass das Medaillon gebräuchlich klassische Zitate oder Verse zugeschlagen bekam. Ich spreche jetzt ab mit Naturwissenschaften, wo eine positive Auswirkung belegt wurde, und auch in der juristischen Wissenschaft ist eine sehr positive Auswirkung des Humanismus zu belegen, was aber Sie schon etwas angedeutet haben, und ich gehe unmittelbar in der Reformation hinüber. Pädagogik ist schon klar. Also Humanismus, Reformation. Es handelte sich nie um die abgedroschene und irreführende Frage Humanismus oder Reformation, als ob die zwei Strömungen legitim historisch zu trennen wären. Vielmehr lernte man an diesem Kongress, und das war vielleicht das Wertvollste, die viele verschiedene Mischungen von den beiden zu schätzen. Melanchthon zum Beispiel fasste die Konkordanz zwischen humanistischen Mitteln und evangelischen Bedürfnissen als ein unentbehrliches auf. Volo studere, studio eloquentiae, cum sacris literis. Die Wiedergeburt des Evangeliums wurde durch die Wiedergeburt der Studio Humanitatis gefordert oder gar ermöglicht. Versteht ihr schon, was kann ich meinen? Der Fall von Zwingli war viel komplizierter. Von Zwingli hat Professor Stauffer aus Paris behauptet, sind die Dünse humanistischen Stiles behalten, während die Kerne des Inhalts vom Tisch fallen. In seinem Traktat De vera et falsa religione verfügte Zwingli über eine reiche Spanne humanistischen Mittel. Die Kirchenväter und die antike Schriftsteller werden häufig zitiert. Für seine Definition der Religion wendet er sich an Ciceros De Natura Planteorum. Viele Argumente baut er auf etymologische Weise auf, ein Lieblingsinstrument der Humanisten überhaupt. Und um sein Geschichtsverständnis auszubilden, suchte er auch unter den Geschichten der Heiden. Auch die Widmungsvorrede an François Planier bietet ein Muster jene Gattung humanistischer Epistolographie dar, als zwingend den Billig zum Gönnen zu gewinnen versucht und dabei die Sorbonne reichlich verhöhnt mit feinsinnigem Spott und eleganter List. Andererseits setzt er sich dann völlig mit Erasmus und allen Humanisten aus, die eine gewisse Lehre von Sündervergebung, Eucharistie und Heiligenverehrung verteidigen wollten. Und greift Erasmus, ohne Erasmus zu nennen, greift er den Begriff des freien Willens, an den Erasmus selber vor kurzem vertreten hat, sehr kräftig an. Paul Hutnitz ist vielleicht irgendwie interessant. Noch ein Propagandastück des Humanismus mit der Reformation verband. Es geht jetzt um Flugblätter, was Professor Klar aus Brüssel vorgetragen hat. Sein Thema, das utopistische Flugblatt namens Das Land der Volfaria, brachte für mich die interessanteste, neueste Kenntnisse von dem ganzen Kongress und mit dem wir vielleicht abschließen. In diesem Pamphlet fügte der Verfasser Johann Eberlin von Günzburg die Tradition der weisen Narrheit aus Brandt und Erasmus, die aktuelle Reform aus Luthers Rede an den christlichen Adel und die allgemeine Tradition der Renaissance-Utopia-Gattung zusammen. Doch wird Luther dabei so radikal interpretiert, dass Eberlin eine gesamte Sozialpolitik aufbaut, über alles von Reichtum der geistlichen und erblichen Adel bis zu den Wirtschaftsmethoden der Fuggern. In seinem konstruktiven Teil träumt er von einer Gesellschaft, wo alle Ämter vom König zum Ritter durch Wahl ausgeübt wurden, werden. Besitz wird kollektiv, Bischöfe werden durch ihren Priester gewählt, beschäftigen sich mit ehrlicher Arbeit und an der zivilen Verwaltung dürfen keinen Anteil haben. Das Volfaria stellt die klassischen Züge der utopistischen Literatur vollkommen dar. Isolation der entworfenen Gesellschaft, politische sowie wirtschaftliche Autarkie, strenge hierarchische Aufbau und in den spezifischen Vorschlägen bleibt es Luthers Schritten sehr behaftet. Doch ist die Rede durchaus praktisch und in keinem Moment wendet sich zum theologischen Diskurs. Auf Günzburgs unmittelbaren Umwelt zurückzuziehen, ist vielleicht seine erklärte Sympathie für eine kollektive Agrargesellschaft. Und damit wird Günzburgs Tätigkeit als Wanderprediger in Schwaben wiedergespiegelt. Seine Entscheidung, das Volfaria auf Deutsch zu schreiben, statt auf Latein, dürften dies bestätigen. Jedenfalls, der Schritt ist 1521 gefasst. Jedenfalls in den 12 Artikeln der Schwäbischen Bauern von 1525 sind einige von Eberlins Themen direkt übernommen. Das war mir ein schönes Sequel, das letzte, aber es gibt genügend Fantasie, dass man es kaum zu unterdrücken vermag. Und den Versuchen, Humanismus und Reformation zusammenzubringen, bleibt Professor Heinz Otto Burgers zu erwähnen, der aus Frankfurt-Main kommt. Der unter Petrarca, Rudolf Agricola, Mucianus Rufus und Luther eine thematische Konsequenz und eine Identität der existenziellen Sorge festzulegen versuchte. Und wer schon sein Buch Humanismus Reformation kennt, wird das nicht kurios finden, also wird es nicht unmittelbar kurios finden. Zunächst nannte Professor Burger die Melancholie als Hauptproblem des Humanismus. Noch brauchte er weit in Petrarcas Schriften zu suchen, um dies zu beweisen. Die Schriften über seine eigene Ignoranz, über der Weltabschau, der Contemptor Mundi und über den Aufsteig von Mont Ventoux liefern mehrfache Ausdrücke des petrarchischen Weltschmerzes der Acedia. Das Problem wird von Petrarcas Bewunderer, dem deutschen Protohumanist Rudolf Agricola, wieder empfunden. So erklärte Agricola, Precipua pars philosophiae est se felicem scire und als Rezept zur Erwerbung des Glücks die Studie Humanitatis empfiehlt. Die Suche nach Glück, oder spezifischer gesagt, nach dem Glücksbewusstsein, taucht noch im Epikurismus von Erasmus als Leitmotiv auf. Für Erasmus ist der wahre Christ auch der wahrhaftige Epikureer, der seines Glückseins sicher ist. Und auch das Bewusstsein kommt es jetzt an, nicht halt auf das Glück selber. Das, also der Burger sagt, es bleibt für Erasmus den Fall in der Ante Barbari oder in seinen sehr späten epikureischen Dialog. Die Überlieferung des religiösen Hedonismus kommt noch sehr deutlich bei Lucianus Rufus vor, der in Sachsen war und eine unmittelbare Aufbrechung des religiösen Bereichs hatte. Und ausschlaggebend für Professor Burger war die gemeinsame Suche bei diesen vielen Köpfen, eine Suche nach der Sicherheit, dem Besitz, dem subjektiven Bewusstsein der Glückseligkeit. Diese überwiegend affektive Problematik läuft wie ein roter Faden durch Luthers Werken bis zum Jahr 1518, besonders durch seine Lektüre über den Psalmen und den Römerbrief. Das wahre Leben, das die Humanisten in ihren Studien zu finden meinten, kam für Luther durch den Glaubenserlebnis. Denn für Luther waren Justifikatio und Vilificatio austauschbar. Und damit dürfte Luther den Humanisten angeschlossen werden. Zu diesem Zweck bat Professor Burger eine neue Lesung oder mehr Aussprache von Luthers triumphierenden Wort Justus vivit ex fide. Das Akzent für Professor Burger dürfte nicht auf Fides gesetzt, da Glaube in diesem Sinne nur als Instrument dient. Richtig gestellt fällt die Betonung auf Vivit, da Leben das Ende und Zweck sei. Nicht der lebt, der im Glauben ist, sondern der durch Glauben rechtfertiger lebt, kann nur auf Deutsch sagen. Dieser Ruf ist für Professor Burger mit dem Aufruf Vivo und Vitam Percipio bei anderen Humanisten zusammenzutragen. Das Interessante ist vielleicht sogar nicht so viel das Argument. Ob diese Argumentationsweise taugt, sei hier dahingestellt. Interessant dabei ist, dass fast das identische Argument wurde vom Humanismusforscher, dem amerikanischen Professor Bausma, im 4. Internationalen Luther-Kongress vor 4 Jahren in St. Louis in Amerika vorgestellt. Und davon haben die beiden nichts gewusst, also sapienti sat. Meine Kritik wäre halt der Kongress liegt sehr im Bereich der Literaturgeschichte. Und dass wir, die uns sehr mit konkreten Geschichtengestaltungen befasst haben, könnten vielleicht von hier aus einigen weiteren Argumenti uns bedienen. Cortesemente offerto una informazione per cui io mi permetto amichevolmente di farvi un piccolo rimprovero, e cioè che se invece di parlarmene ieri pomeriggio me ne avesse parlato all'inizio, avremmo potuto ascoltarlo integralmente e anche discuterlo, perché sono proprio lieto di dirle che il suo è stato un discorso estremamente lucido, concreto, e che avrebbe potuto offrirci argomento di discussione. Purtroppo in questo momento non possiamo discutere. Siamo al momento, non diciamo degli addii, ma delle conclusioni, una conclusione non scientifica, perché un seminario vive in quello che ciascuno di noi si porterà dietro. Ognuno di noi ha avuto stimoli, arricchimenti, problemi che avrà bisogno di ripensare e di riflettere. Io non ho davvero né la presunzione né l'ambizione di poter concludere. Un seminario è, vorrei dire, per sua essenza un problema che non si chiude mai. È una serie di domande che ci siamo reciprocamente rivolti in un colloquio che prosegue, noi ce lo auguriamo, al di là delle giornate che abbiamo vissuto insieme. E qui l'ultima cosa che io voglio notare. Abbiamo vissuto insieme una settimana in una, permettetemi una espressione, in una splendida concordia discors, cioè in uno splendido discutere insieme ascoltare per esprimere le nostre reazioni. Abbiamo, questo possiamo anche dirlo, lavorato intensamente, non abbiamo avuto molte lezioni, ma abbiamo avuto il tempo di discutere quello che abbiamo ascoltato. Soprattutto, lo dicevo prima e lo ripeto oggi, abbiamo sempre discusso di problemi concreti e puntuali, sicché questi problemi concreti e puntuali non sono rimasti in astratto, ma hanno ferito, colpito ognuno di noi nei problemi che lo interessano. Queste ferite, queste punture, queste discussioni riporteremo come ricordo e nello stesso tempo, come dire, stimolo che ci sono venuti da queste giornate. Ringrazio tutti, anche a nome del professor Schmidiger, come dei colleghi del Consiglio, per l'attenzione con cui ci avete seguito, per la partecipazione che avete dato a questo lavoro, e vi lascio con un, io posso permettermelo perché sono molto più anziano di voi, con un augurio per il vostro lavoro. Ognuno di voi è una speranza, cioè è quello che noi più desideriamo che esista, perché il nostro lavoro sarebbe morto se non ci foste voi a continuarlo. Ed è con l'augurio di buon lavoro che io lascio tutti. Buon lavoro però anche a noi più anziani. Esattamente quelli che hanno il treno all'1:30, per favore, yes, agli auto. Bene.